Was der alles von mir wissen wollte, scheiß Franzosen, und dann versteht man auch kein Wort. Alle Regisseure sind Wichser. Platz 5. Ex Machina von Alex Garland. Ich bin Caleb. Hast du einen Namen? Moment noch, kommt gleich. Heute sind wir, was die Chronologie betrifft, bei den Top 5 ein wenig unordentlich. Natürlich, darauf haben Sie ein Anrecht. Erst nach reiflicher, gewissenhafter, gründlicher, ach was, minutiöser Überlegung. Mithin, jetzt erstmal. Platz 4. Die Augen des Engels von Michael Winterbottom. Da ist die Geschichte der Amerikanerin, die ihre Kommilitonin in Italien umgebracht haben soll. Referenz der Fall Amanda Knox. Da ist der Regisseur in Italien, Daniel Brühl, der einen Film über diese Geschichte machen will, hier aber in tiefste Existenz- und Schaffenskrisen gerät. Referenz: die Höllenfahrt aus Dantes göttlicher Komödie. Wenn die Selbstreferenzialität im Film, also der Film im Film, also das Nachdenken über das Filmemachen im Film, zu aufdringlich wird, zu getragen, zu gewollt, dann neigt der Film dazu, in zwei zu zerfallen, mindestens. Das ist dem aufregenden europäischen Filmemacher Winterbottom, dem Macher von Code 46, The Road to Guantanamo, Trishna oder Das Reich und die Herrlichkeit, jetzt passiert mit Die Augen des Engels. Leider. Fritz Langs Credo in Jean-Luc Godards Film Die Verachtung von 1963, Selbstreferenzialität des Filmemachers und des Filmemachens pur. What great stuff are we seeing today, Fritz? Jeder Film muss eine Idee klar zum Ausdruck bringen, Jerry. Dieses Credo, das natürlich auch eines von Godard ist, es kann eine gehörige Falle sein, in die Winterbottom ebenso getappt ist wie Platz 3, Die abhandene Welt, Margarete von Trotter. Idee erschlägt Film. Idee erschlägt Bilder, erschlägt Sinnlichkeit und lässt Film verdorren. Die Enslin-Schwester in Die bleierne Zeit, Rosa Luxemburg, Hildegard von Bingen in Vision oder Hannah Arendt, Frauenfiguren, die Barbara Sukowa bei von Trotter gespielt hat. Kraftvoll, lebendig. In die abhandene Welt aber, in dieser vertrackten Familiengeschichte, wirken die Figuren wie erstarrt, wie bei Winterbottom. Also was ist? Ein Nein? Platz 2. Angenommen. Mein Herz tanzt. Glückwunsch. Von Iran Rickles. Na wunderbar. Jetzt ist deine Zukunft gesichert und du kannst studieren, was immer du willst. Du wirst vielleicht sogar der erste Palästinenser, der eine Atombombe baut. Iyad, hochbegabt, wird an einer Eliteschule in Jerusalem angenommen. Iyad ist israelischer Palästinenser. Regisseur Iran Rickles drehte Die syrische Braut oder Lemon Tree oder Zaytun. Wie jetzt in Mein Herz tanzt, reichen sich in Rickles Filmen Trauer und Komik, Absurdität und Grauen bei dem immer wieder im Mittelpunkt stehenden Konflikt zwischen Israelis und Arabern die Hand. Über Iyad, seine Hauptfigur in Mein Herz tanzt, sagt der Filmemacher Rickles im Gespräch mit dem Filmdienst, rund 20% der israelischen Bevölkerung sind Araber. Das wird oft verdrängt, weil ein Großteil außerhalb der Städte in kleinen Dörfern lebt, was die Ausgrenzung noch verstärkt. Dieser Rassismus innerhalb Israels ist ein Tabuthema, sagt Rickles. Seit dem Gazakrieg nimmt der Hass auf beiden Seiten zu. Der Wahnsinn muss endlich aufhören, der Verstand sich durchsetzen, sagt der Filmemacher. Mein Herz tanzt ist offensichtlich ein Beispiel, wo das Fritz Langsche, Jean-Luc Godardsche Credo aus Die Verachtung, jeder Film muss eine Idee klar zum Ausdruck bringen, wo es nicht Falle, sondern Grundlage eines wunderschönen Films wird, in dem eine Idee die Figuren in die Kinolebendigkeit führt. Erstaunlich, in wie vielen Filmen, ja, wir kommen zurück zu Alex Garland, Platz 5, und seinem wunderschönen Science-Fiction-Film Ex Machina, jetzt an der Seite allerdings mit Platz 1, Die Gärtnerin von Versailles von Alan Rickman. Erstaunlich ist, wie häufig in Filmen die Landschaft Hauptdarstellerin ist. Das Kammerspiel zwischen dem jungen IT-Angestellten, der zusammen mit seinem Chef um die Frage ringt, ob Ava... Freut mich, dich kennenzulernen, Ava. Ich freue mich auch, dich kennenzulernen. Diese sinnliche Roboterfrau, eine künstliche, eigenständige Intelligenz und Erotik besitzt. Dieser Kampf findet statt in einer futuristischen Villa aus Beton, Glas und Stahl inmitten einer wilden Berglandschaft. Die Auseinandersetzung zwischen der unbeherrschbaren Natur und der Kontrolle von Natur mittels eines männlichen Schöpfergeistes ist leitmotivischer Grundwiderspruch dieses Films. Die Gärtnerin von Versailles spielt im Kosmos der Gartenbaukunst von Ludwig XIV. Auch damals ging es um die kultivierte Beherrschung der Natur als Zeichen der absolutistischen Macht. Doch Regisseur Alan Rickman findet für diese Idee, von der man spürt, dass sie seinen Film treiben sollte, leider keine Bilder.